Bei Recherchen für ihre Doktorarbeit in Germanistik ist eine junge Frau verschwunden, Bettina Böhler. Ihre Eltern wenden sich weder an die Polizei noch an einen Privatdetektiv, sondern engagieren zwei gescheiterte Germanisten. Wir werden sie suchen. Was heißt wir? Das heißt du und ich. Denn Bettina scheint bei einer Russlandreise auf historische Quellen gestoßen zu sein, die ein völlig neues Licht auf ein bisher dunkles Kapitel der deutschen Literaturgeschichte werfen könnten, das sich vor mehr als 200 Jahren in Weimar zwischen den beiden Jugendfreunden Goethe und Lenz abgespielt hat. Während die beiden Amateurkriminalisten Stahl und Drechsler sich auf die Suche nach der Verschollenen machen, wird Bettina in einem abgelegenen Bungalow in der Nähe von Weimar gefangen gehalten. Sie hat inzwischen begonnen, ihre Entdeckungen in der Verkleidung einer historischen Erzählung niederzuschreiben. Der Schatten des Meisters. Zweiteiliges Kriminalhörspiel nach dem Roman Der rote Domino von Marc Buhl. Hörspielbearbeitung Christoph Prochnow. Teil 2. Bald nach ihrem missglückten Fluchtversuch hatte sich Bettinas Verhältnis zu ihrem Bewacher wieder eingespielt. Allabendlich, bevor der Russe seine Gefangene mit der Eisenkette an ihr Bettgestell schloss, was du heute geschrieben? Musste ihm Bettina die neuesten Kapitel ihrer Lenz-Geschichte vorlesen, die sie den Tag über zu Papier gebracht hatte. Trotzdem vorlesen. Bettina ihrerseits glaubte, den Russen damit bei Laune zu halten. In den Sommermonaten des Jahres 1776 ist der Herr Geheimrat schwer beschäftigt. Dauernd tagt das Konsilium. Goethe leitet die Bergwerkskommission, organisiert die Feuerwehr, plant eine Bodenreform, macht Skizzen zur Bewässerung, studiert die Finanzverwaltung, entwirft das Straßennetz neu. Und Lenz? Lenz will Goethe retten, ihn auf den richtigen Pfad zurückführen. Eines Tages wird Goethe es ihm danken. Er würde erkennen, dass Lenz ihn bewahrt habe vor einem Leben, das eines Philisters würdig war, aber nicht eines Goethe, und würde ihn dann wieder lieben. Eine Chance wird Lenz dem Freunde noch geben. Er soll wissen, was ihm geschieht, falls er ein Knecht am Hofe bleibt. Schluss für heute. Jetzt schlafen. Sofort. Nur noch den letzten Satz, bitte. Lenz steckt dem Boten beim Abschied seinen Brief in den Wams. Während also in einem abgelegenen Bungalow in der Nähe von Weimar eine junge, gefesselte Frau verzweifelt an ihrem Vermächtnis arbeitete, trat ihr potenzieller Befreier in Freiburg im Breisgau an die breite Pinnwand in seinem Büro, schrieb in großen Buchstaben Bettina in die Mitte der Tafel und pinnte ihr Foto darunter. Also, sie dreht die professionell aus. Wie im Tatort. Und wie würden die im Tatort jetzt weitermachen? Die würden ein Täterprofil erstellen. Wir haben aber keinen Täter, nur ein Opfer. Wir sind ja auch nicht im Tatort. Ich denke, wir sollten an zwei Fronten weiterarbeiten. Die eine ist Bettinas Dissertation. Wir haben ihren Computer und wir müssen ihn irgendwie knacken. Also notiere ich erstmal Untersuchung Computer. So. Vielleicht ist es aber auch völliger Unsinn, dass der Grund für Bettinas Verschwinden mit ihrer Doktorarbeit zusammenhängt. Wir müssen also auch eine andere Möglichkeit in Betracht ziehen. Nochmal mit ihren Eltern reden, herausfinden, in welchem Umfeld sie lebt. An der Uni nachfragen, mit ihrem Doktorvater reden, Freunde suchen. Ich schreibe also auf, Umfeld, Doktorvater, Uni, Freunde. Wo müssen wir nachsuchen? Hat sie keine feste Beziehung? Wissen wir nicht. Also, ich notiere. Feste Beziehung. Beste Freundin. Fragezeichen. Noch was? Russland. Sie war in Russland. Zuletzt in Weimar. Na, überhaupt müssten wir nicht eigentlich da suchen? Alles, was wir hier unternehmen, ist doch irgendwie unsinnig. Schließlich ist sie in Weimar verschwunden. Ja, nein. Na, ich schreibe das zumindest mal auf. Russland und Weimar. Wir müssen versuchen, den gesamten Weg zu rekonstruieren, den Bettina gegangen ist. Er wird uns zu der Stelle führen, wo sie verschollen ist. Wenn es nötig ist, dafür zu reisen, werden wir es tun. Aber hier, in Freiburg, fing alles an. Hier liegen die Wurzeln. Also, graben wir sie aus. Wer macht was? Lenz und Goethe, dann mache ich weiter. Ich gehe in die Uni. Soll ich mit den Eltern reden? Ist mir recht. Dann versuche ich mich nochmal am Computer. Ja, also, Freitagvormittag treffen wir uns wieder. Goethe lässt den Brief fallen. Er fasst es nicht. Lenz will ihn tatsächlich vernichten, ganz und gar in der öffentlichen Meinung vernichten. Goethe würde nicht mehr Geheimrat sein. Nicht der Dichter des Götz und des Werther. Zum Gespött würde er, verlacht von allen und das nur aufgrund von Briefen, die er im Überschwang seiner Jugend an einen falschen Adressaten gerichtet hat. Oder schlimmer noch als verlacht, zum Tode verurteilt. Schließlich ist Goethe studierter Jurist. Er kennt die Paragraphen. Auch der Herzog würde ihn nicht mehr schützen können. Aber Lenz ist nicht sein Schicksal, er spielt es nur. Und weiß nicht einmal, womit er da spielt. Zwei Dinge tun also Not. Zum einen muss er verhindern, dass Lenz am Waldbruder weiterschreibt. Lenz muss schweigen. Goethe denkt an Charlotte von Stein. Sie wird Teil seines Komplotts werden, ohne es zu wissen. Das andere sind die Briefe. Wo die zu finden sind, klärt sich vielleicht, dass Lenz erst auf Charlottes Schloss. Am Vormittag trafen sich Stahl, Drechsler und Sabine wie verabredet mit ihren neuesten Rechercheergebnissen am Sitzungstisch ihres Schreibbüros wieder. Na, hast du Bettinas Laptop geknackt? Klar. Und weißt du, wie ihr Passwort lautet? Nun spuckt schon aus. Arnim. Nach Bettina von Arnim. Raffiniert. Darauf können nur Germanisten kommen. Wer war das? Auch eine Dichterin. Deutsche Romantik. Mhm. Mhm. Und was hat Ihr Laptop ausgespuckt? Leider nicht viel. Jedenfalls nichts, wo es bei mir geklingelt hat. Merkwürdig. Darf ich dann weitermachen? Bitte. Also, Bettinas Eltern waren sehr zuvorkommend und nett. Vor allem die Mutter war froh, von ihrer Tochter erzählen zu können. Einen festen Freund hat sie wohl nicht. Männer interessieren sie nicht besonders. Meint zumindest die Mutter. Aber es gibt eine beste Freundin. Ich habe schon mit ihr telefoniert und mich verabredet. Dann zu Bettinas Reisen. Sie ist zweimal nach St. Petersburg geflogen, um nach Manuskripten von Lenz zu suchen. Bei der ersten Reise war sie eine Woche weg und hinterher völlig durcheinander. Etwa 6 Wochen später hat sie zu Hause gesagt, sie müsse auf irgendein Kolloquium fahren. Stattdessen ist sie aber offenbar ein zweites Mal nach Russland geflogen. 4 Tage später rief sie aus Weimar an. Das wisst ihr ja schon. Und seitdem ist sie endgültig verschwunden. Also zweimal Petersburg und dann Weimar. Vermutlich wird doch einer von uns auf Reisen gehen müssen. Ich übernehme Weimar, da wollte ich schon lange mal hin. Ach, und mir willst du wohl Russland überlassen? Du bist der Chef. Übrigens, dass du auf ihrem Computer gar nichts gefunden hast, das scheint mir... Hast du wirklich alles durchsucht? Ich habe die Festplatte abgegrast, alle Ordner angeklickt, in sämtlichen Dateien gestöbert, alle E-Mails durchschnüffelt. Was sollte ich mehr tun? Weißt du, was ein Detektiv im Film macht, wenn er ein Zimmer durchsucht? Schau keine Krimis. Er guckt in den Papierkorb. Papierkorb? Schön, dann schaue ich da nochmal nach. Während der ganzen Zeit ihrer Gefangenschaft hatte Bettina immer nur den Russen zu Gesicht bekommen. Obwohl Dr. Frese, wie sie den allabendlichen Geräuschen entnahm, auch stets in ihrem Bungalow nächtigte, mied er sie wie die Pest. Inwieweit er sich mit ihrem Aufpasser über ihr weiteres Schicksal beriet, bekam Bettina nicht mit. Nur, dass sich nun auch Dr. Frese offenbar für jedes neue Kapitel ihrer Erzählung zu interessieren begann. Je mehr Bettina darüber nachdachte, umso ratsamer schien es ihr, zumindest in ihrer Erzählung ihren Hass und ihre Wut auf Goethe zu zügeln, seiner Figur und Person mehr literarische Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Denn, so ihre heimliche Hoffnung und ihr Kalkül, wenn Frese zu der Meinung kommen sollte, dass sie eigentlich keine wirkliche Gefahr für seinen Goethe und dessen Bild in der Öffentlichkeit darstellte, würde er sie vielleicht wieder laufen lassen. Diese verzweifelte Hoffnung gab Bettina neue Kraft. Und allmählich stellte sie fest, dass dieser ständige Widerstreit zwischen ihren Gefühlen und ihrem Verstand ihrer Erzählung gar nicht schlecht bekam. Ja. Lenz kommt auf das Schloss der Charlotte von Stein wie ein Bettelmönch. Doch bald wird die einfühlsame Frau Balsam für seine Seele. Sie liebt Lenz wie ein Kind. Sie wiegt ihn und spielt mit ihm. Ihre Liebenswürdigkeiten graben sich unauslöschbar in Lenzens Herz. Die Nähe zu ihr zaubert ihn in das Land grenzenloser Chimären. Lenz träumt sich groß. Die Kinder warten im Nachthemd auf seine Geschichten. Herder macht seine Aufwartung. Die Mutter des Herzogs kommt zu Besuch. Wieland bleibt einige Tage. Das erste Mal in seinem Leben wird er derart beglückt. In seinem Herzen ist Frieden. So müsste es sein. Jetzt und immer da. Nie wieder kommt Lenz einer Heimat so nah. Dieser Drechsler. Hat er recht gehabt? Tatsächlich war Stahl im Papierkorb von Bettinas Laptop fündig geworden. Dort fanden sich diverse Universitätsadressen aus Petersburg und Umgebung. Und schließlich auch die Telefonnummer einer Georgsbibliothek in Pskow, einer Kleinstadt 50 Kilometer südlich von St. Petersburg. Sabine hatte mehrfach dort angerufen und schließlich eine Frau am Apparat gehabt, die ihr bestätigte, dass eine Bettina Böhler tatsächlich zweimal in ihrem Archiv gewesen war. Doch mehr wollte diese Oksana Kuzmina am Telefon nicht sagen. Sabine hatte sie schließlich mit viel Mühe überreden können, für einen Nachmittag auf den Flughafen von St. Petersburg zu kommen, wo Stahl sich mit ihr treffen wollte. Oksana Kuzmina erwies sich als eine kleine, energische Germanistin, die auch ein Jahr in Ost-Berlin studiert hatte und deshalb ausgezeichnet Deutsch sprach. Sie hatte auf dem Foto, das Stahl ihr vorlegte, Bettina sofort wiedererkannt. Zudem erwies sie sich als außerordentlich gut auf das Gespräch vorbereitet. Angefangen hat alles 1996. Da hat eine Kommission von deutschen Historikern und Bibliothekswissenschaftlern einen Bericht über den Bücherraub der Sowjets nach dem Kriegsende veröffentlicht. Der Bericht hat für einige Aufregung in unserem Ministerium gesorgt. Man befürchtete, dass die Deutschen ihre Bücher zurückverlangen würden. Also wurden wir angewiesen, unsere Bestände nach besonders wertvollen Dingen zu durchforsten. Einige, die uns am wertvollsten schienen, haben wir dann in unseren Tresor gelagert, wo wir auch einige Ikonen und alte Handschriften aufbewahrten. Die Titel haben wir nach Petersburg gemeldet, wo sie einige Monate später in einem Fachmagazin veröffentlicht wurden. Ein paar Wochen nach der Publikation kam dann diese junge Frau zum ersten Mal zu mir. Bettina Böhler. Ja, ich erinnere mich genau und gerne daran. Wir sprachen einen ganzen Vormittag. Sie hatte alles gelesen, was auch mir wichtig ist. Selbst aus der russischen Literatur. Irgendwann zog sie dann diesen Artikel mit der Inventarliste aus ihrer Mappe, in der ein Titel angekreuzt war. Daneben hatte sie die deutsche Übersetzung geschrieben. Karton mit Briefen, Weimar, circa 18. Jahrhundert. Ob sie diesen Karton einmal sehen dürfte. Ich hatte Vertrauen zu ihr, also suchte ich ihr die Sachen heraus. Nach einer halben Stunde stand sie wieder vor meinem Schreibtisch, völlig aufgelöst. Sie müsse die Briefe haben, unbedingt, ob das möglich sei. Das war es natürlich nicht. Dann müsse sie die Briefe kopieren, mindestens aber abschreiben. Auch das konnte ich nicht erlauben. Sie war verzweifelt und fing fast an zu weinen. Aber was sollte ich machen? Natürlich versuchte ich später, die Briefe zu lesen. Bettina hatte mir nicht sagen wollen, worum es da ging. Aber ich konnte sie kaum entziffern. Ich bin keine Expertin für deutsche Handschriften. Wahrscheinlich habe ich einen Fehler gemacht. Sie wissen also nicht, was in den Briefen steht und von wem sie sind. Leider. Jetzt bedauere ich es. Auch, dass ich Bettina damals verbot, sie zu kopieren. Warum? 2 Wochen später waren sie weg. Weg? Verschwunden. Gestohlen. Nicht nur die Briefe, sondern alles, was im Tresor war. Unsere schönsten Ikonen. Unsere ältesten Handschriften. Haben Sie eine Idee, wer der Dieb gewesen sein könnte? Es gibt seit Jahren eine regelrechte Büchermafia bei uns. Unsere Bibliotheken werden nicht bewacht. Unsere Tresore sind kaum gesichert. Kein Geld. Was machen die Diebe mit den Büchern? Nach allem, was man hört, weisen die Spuren vor allem nach Amerika und Deutschland. Goethe arbeitet im Garten. Er treibt die schwere Axt in den Stamm der Fichte, die seinem Eckzimmer das Licht nimmt. Einen Goethe stellt man nicht ungestraft in den Schatten. Noch steht der Baum. Ein weiterer Schlag, da sieht er Lenz. Er begrüßt ihn kalt. Der andere soll nicht denken, er billige sein Handeln. Doch Lenz merkt nichts. Zu voll ist er von den Tagen bei Charlotte, fast gesundet von seinem schweren Herzen. Lenz fließt über, er fühlt sich beschenkt. Und er habe auch wieder ein wenig schreiben können. Der Freund wisse schon woran. Ob Goethe bei Hof schon gekündigt, wenigstens den Herzog bereits informiert habe. Goethe schaut ihn kalt an. Er liebe die Arbeit bei Hofe. Die Welt verändern, Lenz geht nur von einem festen Punkt aus. Warum versteht er das nicht? Das habe schon Archimedes vor 2000 Jahren erkannt. Papier und Tinte, das sind keine festen Punkte. Lenz widerspricht. Sein Waldbruder beispielsweise werde Goethes Leben verändern, ob der das wolle oder nicht. 4 Wochen gebe er ihm noch, sich zu entscheiden. Dann wird Goethe freiwillig kein Hofmann mehr sein oder der Drucker bekommt seinen Text. Interessant. Aber was mich am meisten interessiert, warum kam Bettina ein zweites Mal zu Ihnen? Das war kein erfreulicher Besuch. Sie sah sehr angegriffen aus, als sie kam. Ihre Kraft war weg. Sie wollte auch nicht über Bücher reden. Sie fragte sofort nach den Briefen. Sie müsse sie diesmal wenigstens fotografieren dürfen. Andernfalls mache ihr Leben keinen Sinn mehr. Sie drohte indirekt, sie werde sich etwas antun, wenn sie die Briefe nicht bekäme. Ich hatte den Eindruck, das war ihr Ernst. Als ich ihr sagte, dass sie gestohlen wurden, brach sie völlig zusammen. Später tobte sie herum, sie schrie mich an und zerschlug den Porzellanelefanten auf meinem Schreibtisch. Plötzlich war wieder Kraft in ihr, aber eine aggressive, zerstörerische Kraft voller Hass. Ich machte mir noch mehr Sorgen um sie als vorher. Ich hoffe, sie werden sie noch rechtzeitig finden. Das hoffte Stahl auch. Er hatte das ungute Gefühl, seine Suche nach Bettina jetzt unbedingt beschleunigen zu müssen. Es gelang ihm in letzter Minute, seinen Rückflug nach Leipzig umzubuchen. Von dort rief er Drechsler an und verabredete sich mit ihm in Weimar. Lenz schreibt wie im Taumel, seinen Roman, das Pendant zum Werther. Doch eigentlich ist es kein Gegenstück, es ist größer als alles, was Goethe je geschrieben hat. Des Nachts träumt Lenz von seinem Buch. Von Herz, der Wind durchweht, die Einsamkeit zum Freunde hat und nach den Sternen greift. Von Rothe, der Hohepriester war im Tempel der Dichtkunst und der sich abwendet, um neuen, schlechteren Göttern zu dienen. Von der Liebe der beiden, die einstmals ihre 2 Seelen verband. Herz und Rothe klingt wie Lenz und Goethe. Na, zdarowe. Ja, genau. Am 24. November schreibt Lenz die letzten Worte seines Schlüsselromans und am nächsten Morgen wird er sie Goethe zeigen. Dann wird das Buch seinen Leser finden. Den einzigen, für den es bestimmt ist. Nach der Lesung wird Lenz es vernichten, falls Goethe die richtige Entscheidung trifft. So soll es sein. So ist es versprochen. Das reicht. Obwohl Bettina noch nicht mit ihrem Vorlesen fertig war, erhob sich der Russe ächzend und begann, ihre Fußfesseln vom Tischbein zu lösen. Aber ich bin noch nicht fertig. Das ist langweilig. Wie bitte? Langweilig? Ja, keine Action. Der Russe zerrte sie an ihrer Eisenkette zu ihrer Pritsche hinüber und schloss sie dort wieder an. Nur immer Gerede und dumme Gedanken. Bettina unterdrückte ihre aufsteigende Wut. Na gut. Morgen werde ich Ihnen Action liefern. Einverstanden? Der Russe machte das Licht aus. Wir werden sehen. nicht. So. Also, Action. Goethe liest mit einer stillen Wut. Dieser Rote, eine böse Karikatur, ein Zerrbild, eine Fratze. Das verzeiht er Lenz nie. Und er hat wirklich die Briefe verwendet. Einfach abgeschrieben, was er Lenz in einem verirrten Glühen der frühen Jahre gebeichtet hatte. Keine Peinlichkeit ist ausgespart. Kein heißblütiger Schwur fehlt. Kein brennendes Bekenntnis, das ihm heute kalte Schauer über den Rücken jagt. Kennt er keine Scham, keinen Funken Anstand, kein Hauch von Moral? Weiter. Das war hochnotpeinlich. Mehr noch, es war gefährlich. Ahnte Lenz nicht, dass beiden das Strafgericht drohte, falls das jemals gedruckt werden sollte? Goethe blickt auf. Lenzens Augen ruhen auf ihm. Schon lange beobachtet er den Freund, dem er den Spiegel vorgehalten. Er sucht in Goethes Gesicht ein Zeichen, dass der sich erkennt, dass der sich entblößt und durchschaut fühlt und jetzt bereit ist zur Wandlung. Tief schaut Lenz in Goethe hinein. Der blickt zurück. Einen Moment nur, dann senkt er die Lider. Das ist noch nie geschehen. Dass Goethe dem Blick nicht standhielt, nicht die Augen des anderen niederringt. Ein Eingeständnis der Schuld, der Dankbarkeit, der tiefsten Rührung. Lenz springt auf. Mit zwei Schritten ist er beim Freund, reißt ihn aus dem Sessel und drückt ihn an sich, sucht mit brennenden Lippen den Mund. Goethe weiß nicht, wie ihm geschieht. Er drückt ihn weg. Doch Lenz ist keiner mehr, der sich wegschieben lässt. Der Erfolg seines Buches überwältigt ihn völlig. Er packt Goethe am Haar, zieht ihn zu sich und schlägt seine Zähne in Goethes Hals, saugt sich an die empfindliche Stelle, wo er ihm einst die Male der Lust verpasste. Das reicht. Goethe stößt das Knie hoch dem Freund zwischen die Schenkel. Der stöhnt, sackt zusammen, voll Unverständnis. Goethe prügelt gegen seinen Schädel. Lenz fasst es nicht. Goethe fetzt ihm das Hemd auf und tritt gegen das Knie. Lenz stürzt zu Boden. Goethe springt auf den Leib. Mit bloßen Händen könnte er Lenz abwürgen. Goethe hämmert die Faust hinein. Dann sieht er das Lederband an der Schulter des anderen. Er reißt es ab. Jetzt wehrt sich Lenz. Das erste Mal. Goethe schlägt seinen Kopf gegen den Boden. Der andere verstummt. Dann hat Goethe das Etui in der Hand. Endlich. Drin stecken die Briefe, nach denen er seit Monaten sucht. Lenz rührt sich nicht mehr, aber er atmet. Goethe hat die Briefe und er hat das Manuskript. Aber Lenz würde vielleicht eine Abschrift haben. Goethe sucht in den Taschen von Lenz nach dem Schlüssel von Berker. War das besser? Spannend genug? Ein wenig. Morgen noch mehr Action. In Weimar trafen sich Stahl und Drechsler in einem Park in der Nähe des Goethe- und Schiller-Archivs. Stahl berichtete Drechsler kurz, was er in St. Petersburg erfahren hatte und dass er nun in Weimar Bettinas Spur weiterverfolgen wollte. Und was genau ist dein Plan? Es gibt keinen Plan. Wir spazieren jetzt in dieses Archiv und fragen nach den Briefen von Lenz und Goethe. Dann sehen wir weiter. Das ist nicht dein Ernst. Weißt du einen besseren Ort, wo Bettinas Briefe gelandet sein könnten? Als Stahl den freundlichen Pförtner nach Goethes Briefen fragte, verwies der sie an einen Doktor Frese. Ja, Sie haben recht mit Ihrer Vermutung. Zu unserer großen Freude sind in den letzten Jahren, also nach 1990, mehr als 300 Briefe von Goethes Hand neu aufgetaucht. Und woher kommen diese Briefe so plötzlich? Diese Häufung hängt mit der Öffnung des ehemaligen Ostblocks zusammen. Und Sie versuchen, diese Briefe für Ihr Archiv zu erwerben? Natürlich, wir tun alles, was wir können, obwohl unser Ankaufsetat sehr begrenzt ist. Wo werden diese Briefe gelagert? Ich meine, wenn man einmal einsehen möchte. Dann können Sie im Handschriftensaal eine Kopie bestellen. Für die Originale haben wir seit dem Umbau unseres Hauses einen eigenen Magazinraum im Untergeschoss. Sagen Sie, Dr. Frese, bei den 300 Briefen, die da so plötzlich aufgetaucht sind, wie können Sie ausschließen, dass man ihnen nicht dabei auch Fälschungen untergeschoben hat? Das kann ich hundertprozentig ausschließen. Hundertprozentig? Sehen Sie, einmal haben wir rein technische Möglichkeiten, das Papier, die Tinte und Ähnliches betreffend. Und das Zweite, ist unsere jahrzehntelange Erfahrung. Ich zum Beispiel kenne Goethes Handschrift besser als meine eigene. Ich weiß, wie er schreibt, wenn er krank ist, wenn er wütend ist, unter Zeitdruck steht oder sich freut. Ich kenne seine Schrift für private Briefe und die für Amtsgeschäfte, die Schrift des zornigen jungen Genies und des sterbenden Olympias. Mir kann man keine Fälschung unterschieben, das können Sie mir glauben. Allen Respekt. Aber noch eine letzte Frage. Ja, bitte. Wenn Sie jetzt so viele neue Briefe von Goethe finden, entdecken Sie darin auch neue Facetten seiner Persönlichkeit, die Sie vielleicht überraschen? Etwas, was Sie verwundert, vielleicht sogar erschreckt? Jeder Brief von Goethe überrascht mich. Aber keiner könnte mich hier erschrecken, weil ich meine, wir wissen eben schon sehr viel von Goethe. Ein neuer Brief trägt also eher dazu bei, unser Bild von ihm zu vervollständigen. Noch Fragen? Nein, alles klar. Und vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Der ist es, murmelte Stahl, als sie wieder im Freien standen. Der und kein anderer. Der ist was? Dieser Dr. Frese ist der, der die Briefe hatte, hinter dem Bettina her war. Wie kommst du darauf? Glaubst du, dass dieser Mann auf einen einzigen Goethe-Brief verzichten könnte, wenn man ihm einen anbieten würde? Und hast du nicht bemerkt, wie unsicher er reagierte, als ich ihn fragte, ob es auch Briefe gäbe, die ihn irritieren? Er hat gestottert. Das ist doch kein Beweis. Das ist schließlich kein Krimineller, das ist ein Wissenschaftler. Kulturelle Elite, vollkommen vergeistigt. Drexler, das ist ein Sammler. Drexler, ein Goethe-Fanatiker. Weißt du, wozu fanatische Sammler fähig sind? Du verrennst dich. Drexler, dieser Mann glaubt nur an eins, an seinen Goethe. Hast du nicht gehört, was er alles tun würde, um an dessen Briefe zu kommen? Alles. Warum sollte ein derartiger Mann dann Briefe an die Öffentlichkeit bringen, die Goethes Ruf beschädigen könnten? Wer sagt denn, dass er sie drucken lassen will? Was glaubst du, steht in den Briefen? Ich denke, Lenz hat irgendwas über Goethe herausbekommen, das der unbedingt vertuschen wollte. Vielleicht eine Liebschaft aus den Straßburger Jahren, die zu einer Schwangerschaft und dann zu einem Kindsmord führte. Nee, oder? Du meinst, wie im Faust? Wäre doch möglich, oder? Es gab doch mal die Theorie, dass Goethe seinen Freund Schiller umgebracht haben soll. Weil er eifersüchtig auf dessen schriftstellerisches Können war. Das passt zeitlich nicht. Schiller kam erst nach Weimar, als Lenz schon lange weg war. Oder die beiden hatten was miteinander. Ja, Schluss jetzt mit den Spekulationen. Wir werden es bald wissen. Wie meinst du das? Ich hole uns die Briefe. Was willst du machen? Ich werde einbrechen, heute Nacht, im Magazin im Untergeschoss. Wenn meine Theorie stimmt, müssen die Briefe dort sein. Säuberlich eingeordnet unter dem Namen Lenz. Jakob Michael Reinhold Lenz. Und... Wie willst du da reinkommen? Ich verstecke mich irgendwo, bis es Nacht ist und alle weg sind. Du bist ein Traumtänzer. Das Magazin wird gesichert sein. Hey, wir sind nicht in Russland. In der Loge des Pförtners hängt ein dickes Schlüsselbund. Gibt's irgendwas, womit ich dich aufhalten könnte? Wünsch mir einfach ein bisschen Glück. Okay, Chef, dann hoffe ich, dass wir uns morgen wiedersehen. Bettina hatte sich den ganzen Tag über verzweifelt bemüht, auch ihre nächste Szene mit einer möglichst dramatischen Handlung anzureichern. Doch das schien ihr nur teilweise gelungen. Und so sah sie ihrer abendlichen Prüfung mit einigem Zagen entgegen. Doch dann geschah etwas Unvorhergesehenes. Dr. Frese war früher und nicht so lautlos wie sonst nach Hause gekommen, hatte den Russen auf den Flur gerufen und dort aufgeregt zu flüstern begonnen. Was sie bisher geschrieben hat. Warum so aufregen, Doktor? Heute Nachmittag hat mich... Ist was passiert? Nein, alles in Ordnung. Nun geht sie schon. Daraufhin war ihr Bewacher wortlos ins Zimmer zurückgekehrt. Was ist? Hatte all ihre beschriebenen Seiten vom Schreibtisch eingesammelt. Was machen Sie da? Und sie draußen offenbar seinem Auftraggeber übergeben. Was machen Sie? Erst da wurde sich Bettina mit Schrecken bewusst, dass sie keinerlei Kopien oder Durchschläge hatte. Wenn Frese ihre Lenz-Geschichte verschwinden lassen wollte. Bettina war sich nicht sicher, ob sie sie noch einmal aus dem Gedächtnis rekonstruieren könnte. Um ihre letzten Seiten, die sie nur dem Russen zuliebe dramatisch aufgepeppt hatte, tat es ihr nicht sonderlich leid. Umso krampfhafter versuchte sie, die eigentliche Geschichte fortzuführen. Also der Schlüssel des Herzogs tut seine Pflicht. Goethe tritt in die kleine Stube in Berka. wo Lenz die letzten Wochen verbracht hat. Hier hat er das Komplott gegen ihn ausgeheckt und den Roman geschrieben, der von nun an Goethe gehört. Ja, im ganzen Zimmer Papiere, Notizen, Konzepte, Aufzeichnungen, Gedankenschnipsel. Goethe nimmt alles. Die Druckwaren des Hofmeister. Darunter ein besonders glücklicher Fund, die erste Version der Soldaten, die Goethe so gut kennt. Das Konzept, das Lenz selber verworfen hat und das Goethe sich zu eigen machte. Das zu haben, kann ja nicht schaden. Goethe sagt alles ein, sorgfältig, systematisch und mit einer tiefen Befriedigung. Mit jedem Zettel, den er einsteckt, raubt er Lenz weitere Lebenskraft. Zum Schluss zerbricht er die Gänsekiele, mit denen Lenz schrieb, und verstreut sie auf seinem Lager. Auch Stahl hatte bei seinem Einbruch Erfolg. Am Abend, als er sich in den Kellerräumen verborgen hielt, konnte er Frese beobachten, wie der beim Verlassen des Magazins den Schlüssel hinter den Heizungsrohren versteckte. Alles andere war nur eine Frage der Zeit. Dann hatte er das System und die Ordnungsprinzipien des Archivars durchschaut. Nun lagen die Briefe vor ihnen auf dem Doppelbett ihres Hotelzimmers. Stahl hatte sie mühsam Wort für Wort entziffernd Drechsler vorgelesen. Mit jedem Brief war Stahls Gesicht in dieser durchwachten Nacht etwas röter und Drechsler ein wenig blasser geworden. Das konnte nicht sein. Das war unmöglich. Das hätte sich nie verbergen lassen. Das musste eine Verleumdung sein, eine Fälschung, eine bösartige Unterstellung von Lenz, eine Kampagne gegen den Meister. Sie schwiegen lange. Drechsler fand als erster die Sprache wieder. Oh je. Kann man wohl sagen. Das ist die Titelgeschichte im Stern. Das mit der griechischen Liebe. Das allein wäre ja schon eine Sensation. Und erst die Rückseite. Ich glaube es auch nicht. Lies es nochmal vor. Vielleicht kaufe ich es dir dann ab. Stahl nahm den Brief, den Lenz im Juni 1773 abgeschickt hatte. Er übersprang die Liebesschwüre auf der Vorderseite. Sie hatten eine Affäre gehabt. Das kam vor, war aber nicht so wichtig. Nicht im Vergleich zur Rückseite des Briefes. Ich schicke dir hier die Plane zu einem Stück, von dem ich hoffe, dass es das Beste wird, das bislang aus meiner Feder geflossen ist. Ein einfaches Mägdelein. Marie mit Namen wird von einem Offizier in einer Garnisonsstadt betört. Lenzens Eselei, schreibt Goethe über die gestrige Nacht in sein Tagebuch. Mehr Worte sind nicht nötig, er würde sich immer erinnern können. Jetzt wird er ihn ausweisen lassen. Lenz ist in seinem Innersten getroffen. Aber noch lebt er, noch kämpft er, noch hetzt er durch Weimar wie ein weitwundes Tier. Aber zu wem er auch kommt, Goethe war schon da. Stöhnend jagt er weiter. Keiner erfährt den Grund für den Streit. Auch Lenzens Lippen sind versiegelt, weil er die Waffe seiner Worte, die einzige, die er noch besitzt, nicht vor der Zeit verwenden will. Sag mir, dass das nicht wahr ist. Ist es aber. Eine Inhaltsangabe des Faust. Goethes Faust. Genau gesagt von der Gretchen-Tragödie, also dem halben Faust. Und zwar von jeder einzelnen Szene, soweit ich das im Kopf habe. Er setzte den Offizier durch Faust und Marie durch Gretchen. Und dann hast du es. Alles. Das glaubt uns doch keiner. Das war es, was Bettina so in Aufregung versetzt hat. Fast schon wahnsinnig sei sie gewesen, das haben wir doch von verschiedenen Seiten gehört. Ha, kein Wunder. Und das Gedicht zeigt auch, dass Lenz den Faust nicht nur konzipiert, sondern das Stück auch schon ausformuliert hat. Lies den Brief noch einmal. Hier das Liedlein, das Marie in ihrem Zimmerchen singt. Nachdem wir uns sahen, schrieb ich's noch einmal um. Ich hoffe, dir gefällt es so auch besser. Es war ein König in Thule, einen goldenen Becher, er hätt empfangen von seiner Buhle auf ihrem Todesbett. Der Becher war ihm lieber, trank draus bei jedem Schmaus. Die Augen gingen ihm über, so oft er trank daraus. Goethe verbreitet Gerüchte. Lenz habe sich über die Herzogin lustig gemacht. Er müsse Weimar verlassen. Genaues erfährt niemand, aber jeder gibt seine Vermutungen zum Besten. Goethe oder Lenz, heißt die Frage. Man muss sich entscheiden. Und wer wollte sich gegen Goethe wenden, den Aufstrebenden, den Alleserreichenden, den Einzigartigen? Herder verdankt ihm seine Anstellung. Das bucklige Fräulein von Göchhausen hat gerade die erste Skizze des Faust gelesen, das künftige Meisterwerk eines Genies. Auch Wieland wendet Lenz den Rücken zu. Das wilde Treiben der jungen Dichter widere ihn seit langem an. Die Mutter des Herzogs empfängt Lenz freundlicher, aber sich für ihn einsetzen und gegen Goethe, wo der doch so viel dazu beitrage, aus ihrem Sohn, diesem Wildfang, einen zivilisierten Menschen und aufgeklärten Fürsten zu machen. Kürzer noch die Audienz beim Herzog. Er habe zwei Schreiben von Goethe vor sich liegen. Das eine sei Goethes Rücktrittsgesuch. Das andere eine Verfügung, die besagt, dass Lenz binnen 2 Tage das Land verlassen müsse. 3 Tage lang kämpft Lenz, schreibt er, bittet er. 3 Tage voller schwindender Hoffnung, nachlassender Kräfte, sinkendem Muts. Ich fass es nicht. Dieses Thule-Gedicht musste ich schon als Schüler auswendig lernen. Und jetzt ist es eine Fälschung. Abgeschrieben, geklaut. Dabei hatte Goethe das nötig? Jemand wie er? Das Gedicht ist von Goethe. Es steht in seinem Faust. Du weißt das, ich weiß das, alle wissen das. Aber das ist falsch. Du hast doch den Beweis in der Hand. Also, Goethe hat den Faust geschrieben, mit allem, was drinsteht. Was wir hier haben, sind seltsame Briefe, die im Gegensatz zur gesamten Literaturgeschichte stehen. Wir vergessen einfach, was wir gelesen haben. Diese Briefe sind nichts als ein Mittel zum Zweck, denn sie sollen uns nur zu einem führen, zu Bettina. Überleg doch mal. Wir haben hier eine Sensation in den Händen. Wir suchen keine Sensation, wir suchen einen Menschen. Jetzt muss Lenz seine letzte Waffe ziehen, ob er will oder nicht, wenn sie sich auch gegen ihn selber wenden mag. Jetzt oder nie. Er hebelt die Dielenbretter seiner letzten Behausung in Berka auf, unter denen er die Abschrift des Waldbruders aufbewahrt. Die einzige Kopie, die noch in seinem Besitz ist, nachdem Goethe hier alles geplündert hat. Er steckt sie in einen Umschlag und adressiert ihn an Herder. Außerdem legt er einen adressierten Brief an Goethe bei. Darin bittet er ihn ein letztes Mal um Verzeihung. Dann sendet er viele Schreiben des gleichen Inhalts an viele andere Persönlichkeiten der Stadt. Das ist doch absurd. Lenz schreibt den Faust und dann... Falsch. Lenz schreibt den halben Faust. Was fehlt, ist die Gelehrtentragödie und die ganze Sache mit Mephisto. Okay. Also Lenz schreibt den halben Faust. Der gefällt ihm nicht mehr, er schreibt ihn um und nennt das Stück Die Soldaten. Das kein Schwein interessiert, das niemand aufführt, das keiner liest. Aber Goethe verwendet das alte Konzept von Lenz für seinen Faust. Und zwar Wort für Wort. Lenz wartet. Er hat einen brennenden Scheit in das Pulverlager geworfen. Gleich muss es explodieren. Doch nichts geschieht. Keine Explosion, keine Revolution, nicht die geringste Reaktion. Lenz versteht nicht, was passiert sein mag. Aber er versteht, was es für ihn bedeutet. Stumm packt er das Wenige, das ihm gehört. Er geht, wie er gekommen ist. Allein. Ich sage es dir nochmal, wir dürfen uns jetzt nicht darum kümmern, was in den Briefen steht. Wir sind nicht hier als Wissenschaftler, es geht um einen Menschen. Wir suchen Bettina Böhler. Meine Theorie ist, dass diejenigen, die diese Briefe hatten, Bettina verschwinden ließen. Jetzt haben wir, was die wollen, und die haben, was wir wollen. So kommen wir vielleicht ins Geschäft. Am Vormittag nach dieser aufwühlenden Nacht packten die beiden ihr Lösegeld für Bettina wieder sorgfältig ein und deponierten die Briefe in einem Schließfach im Berkaer Bahnhof. Dann führte Stahl ein kurzes Telefonat mit Herrn Dr. Frese. Er solle in seinem Briefarchiv doch mal unter Elvi Lenz nachschauen. Als er nach einer halben Stunde ein zweites Mal anrief, fand sich der Archivar ohne viel Umstände zu einem privaten Treffen bereit. Währenddessen malträtierte Bettina ihre Schreibmaschine. Völlig überraschend hatte ihr der Russe am Vormittag mitgeteilt, dass Dr. Frese für diesen Abend das Ende ihrer Erzählung erwartete. Bettina hatte keine Zeit, über die Gründe dafür nachzudenken. Ja. Jetzt musste sie all ihre Kräfte darauf konzentrieren, ihr Werk zu vollenden. Ganz gleichgültig, was dann damit geschah. Lenz ist weg. Der Verdruss hat ein Ende. Goethe ist erleichtert und stolz auf sich. Seine Umsicht, seine Geduld, seine Beharrlichkeit. Nie ist er dem Scheitern näher gewesen. Nie war seine Lage aussichtsloser. Er dankt Herder für das Manuskript, das sofort im Feuer landet. Zusammen mit den Schreiben, die Lenz in seiner letzten Verzweiflung an alle schickte, die sich dann manchmal leise zweifelnd, manchmal lautstark empört, an Goethe wandten. Was es damit auf sich habe, was Lenz habe sagen wollen, ob da nur ein Fünkchen Wahrheit sei, ob Goethe auch nur eine Spur von Schuld auf sich geladen. Goethe zerstreut alle Zweifel an seiner Person. Sie kannten doch Lenz, das Kind. Seine kranke Seele, seine fiebrigen Anfälle, seine fantastischen Ideen. Nichts, aber auch gar nichts sei an diesen Briefen, diesen Ausgeburten eines überhitzten Gemüts. Sie glauben ihm alle. Goethe wendet das Ledermäppchen hin und her. Er sollte den gesamten Briefwechsel ins Feuer werfen. Genauso wie das dicke Päckchen des Waldbruders, das vor ihm liegt. Er sollte alles vernichten, vor den Augen der Welt schützen. Und doch hält ihn etwas zurück. Es ist der Stolz. Darauf, dass er das Schicksal bezwungen hat. Der Stolz auf die innere Stärke, die er gezeigt hat, als es am nötigsten war. Goethe legt das Geheimfach seines Sekretärs frei. Hier wird sie niemand finden. Er wird Recht behalten. Für lange Zeit. Was ich nicht begreife, Herr Dr. Frese, warum haben Sie den Schlüssel zu Ihrem Archiv so einfach hinter den Heizungsrohren versteckt? Das war doch eine echte Einladung. Weil ich sie nicht mit nach Hause nehmen wollte. Und sonst bewahren Sie sie zu Hause auf? Ja, aber dort wohnt momentan ein Mann, der sich auch für mein Archiv interessieren könnte. Naja, Sie werden ihn gleich kennenlernen. Sagen Sie, Dr. Frese, diese Briefe, die zeigen doch eindeutig einen homosexuellen Goethe, der die Texte seines Freundes plagierte. Revidiert es nicht auch Ihr Bild von Goethe? Ja, ich bitte Sie. Goethe war nie homosexuell veranlagt. Er hat alle Aspekte des Daseins vollkommen durchdrungen. Und die Liebe zwischen Männern war eine kurze und unbedeutende Station auf seinem Weg durch alle Möglichkeiten der menschlichen Existenz. Das sollte man nicht überbewerten. Und ich würde nicht behaupten, dass er von Lenz abgeschrieben habe. Es ist vielmehr so, dass Lenz in der kurzen Begegnung mit Goethe zu solchen Ausdrucksmöglichkeiten geführt wurde, wie er sie von alleine nie erreicht hätte. So schrieb Lenz einige Szenen, die weit über dem standen, was er sonst produziert hatte. Er wird von Goethe zu höchsten Höhen geführt. Ha! Und bemerkt es nicht einmal. So blind ist er. Goethe aber erkennt seinen eigenen Anteil an dem, was Lenz hier von sich wirft, und nimmt es wieder an sich. Das ist vollkommen legitim. Heißt das, diese Briefe werden auch in der Gesamtausgabe abgedruckt werden, die gerade in Planung ist? Sicher nicht. Das Pack wartet nur darauf, Goethe zu vernichten. Wenn ich verhindere, dass die Briefe gedruckt werden, so nicht, weil ich an Goethe zweifle, sondern an der Welt da draußen. Und wie kam Bettina Böhler ins Spiel? Sie kam einfach bei mir hereinspaziert. Sie sagte, sie wisse von den Briefen. Sie hätte sie gelesen. Und sie glaube, dass ich sie habe. Ich leugnete... warten Sie mal, fahren Sie rechts ran, da vorne, das ist das Haus. Hier rechts? Ja. Ich sagte ihr, dass es sich dabei nur um Fälschungen handeln konnte. Sie schrie, sie sei jetzt bereit, die Wahrheit zu schreiben und ihre Dissertation zu beenden, egal, ob ich ihr die Briefe noch einmal zeigen würde oder nicht. Es kümmere sie nicht mehr, ob sie den genauen Wortlaut zitieren könne oder nicht. Darüber sei sie hinaus. Jetzt gehe es nur noch um ihn. um Lenz, den sie retten müsse vor den Augen der Welt. Ich sagte ihr, dass ich die Briefe in meinem Haus aufbewahre. Und sie kam mit, folgte blind wie ein Kind, das ein Spielzeug erblickt. Hier habe ich sie dann mit Hilfe von Herrn Zhdanov festgehalten. Er war zufällig da, um mir ein weiteres interessantes Angebot zu unterbreiten und blieb dann, um mir zu helfen. Ja, gehen wir? Du bleibst am besten im Wagen und wartest auf mich. Wenn ich in 20 Minuten nicht wieder zurück bin, rufst du die Polizei. Okay, Chef. Erst 21 Jahre später öffnet Goethe noch einmal das Geheimfach seines Sekretärs. Die Briefe rührt er nicht an. Nie wieder will er das tun. Er braucht den Waldbruder, den Roman, mit dem Lenz ihn einst erpressen wollte. Er braucht ihn für die Zeitschrift, die er mit Schiller herausgibt, Die Horen. Schiller ist wieder krank und hustet Blut. Die nächste Ausgabe muss Goethe alleine zusammenstellen. Ein Roman von Lenz, herausgegeben von Goethe, das wäre eine Sensation. Goethe blättert vorsichtig durch die Papiere. Einmal nur hat er den Briefroman gelesen. Damals in der letzten Nacht, bevor er Lenz endgültig vernichtet hat. Goethe ist überrascht von dem, was er liest. Damals ist seine Wut zu groß gewesen, um das zu würdigen, was der andere schrieb. Viel besser ist es als vermutet. Vieles kann er direkt übernehmen. Nur die Spur der Liebe zwischen den Männern muss er tilgen. 2 Tage lang arbeitet Goethe den Waldbruder um. Er hat das Publikum richtig eingeschätzt. Alle reißen sich um das Heft. Ein letztes Mal gedenkt man in Weimar des Dichters Lenz. Bettina war am Ende mit ihrer Geschichte. Oft hatte sie sich davor gefürchtet. Jetzt war ihr egal, was kam. Oder wer. Sie hörte Schritte auf dem Flur, die näher kamen. War das Fräse? Sie sind Bettina, nicht wahr? Ein ihr unbekannter Mann betrat den Raum und musterte sie. Bettina. Nein. Bettina in ihrer Verwirrung sah in dem Mann, der sie retten wollte, den Feind, Bettina. Der hinter allem stand. Bettina, ganz, ganz. Der jetzt gekommen war, um zu Ende zu bringen, was der Russe bisher nicht vollbracht, weil er und Fräse auf das Ende ihrer Erzählung gewartet hatten. Beruhigen Sie sich. Bettina wollte zurückweichen, doch die Kette schnitt in die wunden Stellen an ihren Füßen. Der Mann ging in die Knie und fasste nach ihren zerschundenen Fesseln. Das hätten Sie nicht tun dürfen, Fräse. Stopp! Erst reden! Der Russe winkte mit seiner Pistole in Richtung der Stühle. Gut. Fräse stand wie paralysiert. Gut, reden wir. Stahl gehorchte. Und trinken. Er versuchte, die Situation in den Griff zu bekommen. Warum haben Sie das mit ihr gemacht? Wir schützen Sie vor sich selbst. Wenn sie wird vernünftig, sie kann gehen. Aber ich wenig Hoffnung, dass das passiert. Darüber reden wir später. Zuerst zu den Briefen. Wie sind Sie an die gekommen? Lange Geschichte. Sehr lange. Sehen Sie, ich handel mit Büchern. Schon viele Jahre. Mal Geschäft gut, mal schlecht. Seit Gorbatschow läuft es gut. In Russland viele Bücher, auf die niemand aufpasst, die niemand schätzt. Ich sorge dafür, dass Bücher kommen zu Leute, die schätzen, damit ich meine bezahlen. Die Briefe waren mehr Abfall. Ein Amerikaner wollte russische Handschrift aus Pskow, aber Kollege, der danach suchte, brachte alles, was mit Hand geschrieben war, auch diese Briefe, in Pappkarton. Und wie sind diese Briefe dann nach Weimar gekommen? Dr. Fräse kauft schon lange bei mir. Privat sozusagen, nicht für Archiv. Das sind unschätzbare Werte, verstehen Sie? Ich kenne sein Interesse für Goethe. Also denke ich gleich an Dr. Fräse. Er zahlt gut und pünktlich. Das schätze ich sehr. Gut, das habe ich verstanden. Aber warum haben Sie sich auf diese Entführung eingelassen? Entführung? Kidnapping. Bitte von Dr. Fräse. Für ihn nur ein Ausweg. Mädchen vernünftig machen. Aber das werden sie nie. Doktor und diese Frau sind beide verrückt. Er liebt seinen Goethe, sie ihren Lenz. Deshalb vertragen sie sich nicht. Wir werden finden, Lösung. Was? Was sagen Sie da? Aber vorher sagen, für wen Sie arbeiten und was Sie wollen. Bettina, Ihre Eltern suchen nach ihr. Ich schlage Ihnen ein Geschäft vor. Ich bekomme die Frau, Sie bekommen diesen Schlüssel. In dem dazugehörenden Schließfach finden Sie die Briefe. Und wenn ich Sie jetzt mit Frau erschieße und Schlüssel nehme... Sie wissen nicht, wo das Schließfach ist. Sie würden Wochen brauchen, um die Briefe zu finden. Aber das Fach ist nur für 24 Stunden bezahlt. Dann wird es geöffnet. Das dürfen Sie nicht machen. Keine Ahnung, wer dann die Briefe bekommt. Hören Sie, ich bin nicht wichtig. Es geht nicht um mich, es geht um Lenz. Das sind wir ihm schuldig nach allem, was man ihm angetan hat. Sie will Goethe vernichten. Endgültig und unwiederbringlich in der öffentlichen Meinung vernichten. Hören Sie doch auf! Ihn zum Gespött der Leute machen. Das dürfen Sie nicht zulassen. Wir müssen Sie zum Schweigen bringen. Wenn es sein muss, für immer! Nein! Ruhe! Sehen Sie, beide so dumm. Aber wir einig werden. Bloß wie? Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Morgen treffen wir uns alle in der Stadt. Sie bringen Bettina mit, ich diesen Schlüssel. Viele Menschen werden dabei sein, wenn Sie das Schließfach öffnen. Dann gehen wir unsere Wege. Nein, das dürfen Sie nicht machen. Sie kümmern sich um Ihre Angelegenheiten und wir uns um unsere. Das klingt gut. Können Sie denn sowas vorschlagen? Ich verkaufe Briefe gerne ein zweites Mal. Hören Sie, niemals dürfen Sie diese Briefe wieder hergeben, unter keinen Bedingungen. Ich sag Ihnen, kopieren Sie sie, schicken Sie Abschriften an Zeitungen und Universitäten. Alle sollen erfahren, wer Goethe wirklich war. Diese fett gewordene Hofschranze. Unglaublich. Die mit den Texten von Lenz in den Literaturhimmel aufgestiegen ist und ihn in den Staub getreten hat. Und dann bekommt Lenz endlich den Platz, der ihm seit 200 Jahren verweigert wird. Das ist doch pathetischer Unsinn. Lenz ist und bleibt eine Fußnote der Literaturgeschichte. Nicht mehr. Das Einzige, was ihn auszeichnet, ist, dass er im Schatten Goethes lebte. Und nicht einmal das hatte er verdient. Und jetzt halten Sie den Mund. Das ist nicht die Wahrheit. Das sage ich Ihnen zum letzten Mal. Goethe war ein Dieb. Ein mieser Plagiator. Das nehmen Sie zurück. Ein schwules Schwein. Das sagen Sie nicht noch einmal. Ein Verräter und Heuchler. Nicht, solange Sie in meinem Hause sind. Ein ganz gewöhnlicher Dieb. Halten Sie den Mund. Das heißt, es stimmt nicht. Natürlich war er außergewöhnlich. Es war ja Goethe. Zuerst schläft er mit seinen Freunden, dann beklaut er sie. Das ist schon was Besonderes. Wer weiß, was er noch alles gestohlen hat. Den Rest vom Faust, den hat er vielleicht von Herder. Und Merck schrieb seinen Werther. Dr. Frese hatte es die Sprache verschlagen. Er griff ein Rotweinglas und schleuderte es in Richtung Bettina. Die drehte sich blitzschnell weg und so traf das Glas den Russen mitten ins Gesicht. Du verdammt! Die Kette rutschte ihm aus der Hand. Nicht sehen! Vom Rotwein halb blind versuchte der Russe, die Kette wieder zu greifen. Dabei löste sich der Schuss. Ganz nebenbei. Bettina und Frese waren fast lautlos zu Boden gesunken. Die Kugel hatte Bettinas Hals durchschlagen, ihre Hauptschlagader zerfetzt und war erst in Dr. Freses Gehirn stecken geblieben. Während Stahl mit Entsetzen feststellen musste, dass keinem von beiden mehr zu helfen war, richtete der Russe bereits seine Waffe auf ihn. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Sie vergessen. Vergessen, was hier geschehen, geben mir Schlüssel und Nummer und können gehen, oder ich muss auch Sie erschießen. Stahl entschied sich für die Lüge und das Leben. Der Russe nickte Zustimmung. Хорошо. Ich werde mich kümmern um alles. Ich kenne die richtigen Leute. Eine Woche später schickte der Russe Stahl die Kopie eines polizeilichen Unfallberichts, wonach Bettina und Frese mit dessen Wagen frontal gegen einen Brückenpfeiler geprallt und total verbrannt waren. Einen Monat darauf kam Stanow in Freiburg vorbei. Er war auf dem Weg zu einer Messe in der Schweiz. Da habe er an Stahl gedacht. In Wahrheit wollte er nur einen höheren Preis für Bettinas Lenz-Geschichte herausschlagen, die er Stahl verkauft hatte. Im Gedenken an Bettina verzichtete Stahl auf jeglichen Protest und zahlte die verlangte Summe. Trotz mehrmaliger Nachfrage weigerte sich der Russe zu sagen, was mit den Briefen geschehen war. Stahl glaubte allerdings aus seinen Worten herauszuhören, dass ein Sammler aus Berlin sie erworben hatte. So gab es vorerst keine Möglichkeit, die Briefe auf ihre Echtheit untersuchen zu lassen. Was damals tatsächlich geschah, wird also erst überprüft werden können, wenn der unbekannte Sammler aus Berlin oder woher auch immer die Briefe der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt. Der Schatten des Meisters. Zweiteiliges Kriminalhörspiel nach dem Roman Der rote Domino von Marc Buhl. Hörspielbearbeitung Christoph Prochnow. Teil 2. Musik Henrik Albrecht. Die Rollen und ihre Darsteller. Bettina Kurt. Stahl Matthias Matschke. Drechsler Roman Knieschka. Sabine Katharina Burova. Russe Veselin Georgiev. Oksana Svetlana Schönfeld, Dr. Frese, Felix von Manteuffel, sowie Robert Frank und Philipp Wegler, Erzähler Friedhelm Tock. Ton und Technik Alexander Brennecke und Eugenie Kleesattel. Regieassistenz Beate Becker, Regie Beatrix Ackers. Produktion Deutschlandradio Kultur 2009.